In dem Fall gehört all die Schutzherrschaft Allah, dem Wahren. Er ist der Beste im Belohnen und er verschafft den besten Ausgang.